Die Hundenummer. Was? Die Königin macht uns ihre Aufwartung. Moment. Oh. Victor! Die Macht der schwarzen Königin ist grenzenlos. Du kannst ihr nicht entgehen. Die Macht der schwarzen Königin ist viel zu groß, um je zu widerstehen. Virtuelle Welt ist mein Reich. Du kommst hier nicht mehr raus. Spiel mit dir ein eigenes Spiel, aber nur solang's mir Spaß macht. Ab jetzt wirst du mir ganz gehören. Gib auf, was hilft es, dich sinnlos zu wehren. Was kriegt Victor dafür? Ach, was immer du willst. Oh, eine Nacht mit einer schönen Frau von der Erde. Davon träumt dein Roboter. Wirklich? Ja. Naja, also gut, wenn es unbedingt sein muss. Ja, aber mach schnell. Taxi bitte. Die Macht der schwarzen Welt.